Die SSU soll ein Online-Pure-Player werden und damit die Träume der Anleger von spektakulären Wertzuwächsen bedienen. Der Einzelhandel steht damals unter dem Eindruck des Erfolgs von Amazon. 2014 beträgt die Marktkapitalisierung der US-Krake 144 Milliarden Dollar, 2016 schon 356 Milliarden, um 2020 die Billionengrenze deutlich zu überspringen. Es ist die Hochzeit erfolgreicher Börsengänge und am besten laufen die von Digitalunternehmen. In der Signa versucht das Management den Hype für sich zu nutzen. Sport boomt, online boomt, eine internationale Sportgruppe mit dem Fokus aufs Internet schien wie gemacht, um Geld bei Investoren einzusammeln. Unter der Leitung des langjährigen eBay-Managers Stefan Zoll kauft Signa einige profitable Unternehmen zusammen und zeichnet schon früh die Möglichkeit eines Börsengangs auf, auch um so den britischen Fahrradhändler Wiggle übernehmen zu können. Eine Investorenpräsentation aus dem Oktober 2021, zwei Monate vor dem Läuten der Glocke in New York, ist überschrieben mit »Führende globale Sport-E-Commerce- und Tech-Plattform«. Doch die finanzielle Basis des Unternehmens ist schwach. Zu diesem Zeitpunkt fährt die SSU einen Nettoverlust von 37,7 Millionen Euro ein. Auch der Rahmen für den Gang aufs Parkett hat sich geändert. In den USA ebbt die Begeisterung für SPACs ab. Das Akronym steht für Special Purpose Acquisition Company, bei dem das Zielunternehmen in eine leere Börsenhülle schlüpft, um die straffen, zeitraubenden und teuren Formalitäten eines klassischen Börsengangs zu umgehen. Doch ab Mitte 2021 performen viele SPACs kaum noch. Die Kritik an unausgegorenen Businessplänen und falschen Versprechen wächst. Eigentlich hätte Signa da den Rückzug antreten müssen, sagt ein beteiligter Handelsmanager heute. Doch es ging nicht mehr. Was war passiert? René Benko hatte sich rund ein halbes Jahr vor dem Börsengang bei der Schweizer Bank Julius Baer einen Kredit in Höhe von 200 Millionen Euro geben lassen und diesen besichert mit Aktien der SSU. Schon 2021 war das Geld also offenbar so knapp, dass Benko Aktien eines Unternehmens hinterlegte, das noch gar nicht notiert war. Auf Geldverschiebebahnhöfe wie diesen würden die Insolvenzverwalter später noch mehrfach treffen. Kurz vor Weihnachten startet das Listing der SSU, doch es gerät zum Flop. Nur eine Woche nach dem Listing büßt der Kurs 836 Millionen Dollar ein. Die Nachrichtenagentur Bloomberg spricht im Dezember 2021 von einem der schlimmsten Performer an der New York Stock Exchange. In der SSU-Zentrale in Berlin steigt die Nervosität, zumal sich die schmelzende Marktkapitalisierung bei steigenden Nettoverlusten auf die Beziehungen zu den Banken negativ auswirkt. Auch die Investoren reagieren zunehmend irritiert, die Nachfragen ans Management nehmen zu. Keiner versteht, dass der Markt für E-Bikes nach wie vor boomt, sich dieser Trend für die SSU aber nicht auszahlen will. Im Jahr drauf ist die Party ganz vorbei. Die Nachfrage nach E-Bikes liegt nach dem Corona-Hoch da nieder, die Lager sind mit Fahrrädern und Teilen überfüllt. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, muss die Signa im Februar 2023 130 Millionen nachschießen. Dafür gibt das Unternehmen aus Österreich Wandelanleihen aus. Lieferanten blicken zusehends kritisch auf die SSU. Viele liefern nur noch Ware gegen Vorkasse. Im Juni 2023 fehlt wieder Geld. Diesmal will Signa mit einem Kredit von 150 Millionen Euro den operativen Betrieb und erforderliche Investitionen bis 2025 absichern. Als Mehrheitsaktionärin der SSU sieht die Signa Holding insbesondere in den Segmenten Online-Bike, Outdoor und Tennis nach wie vor erhebliches Potenzial für profitables Wachstum, sobald sich das makroökonomische Umfeld weiter stabilisiert, versucht die Signa in einer offiziellen Mitteilung zu beruhigen. Doch dann legt Benko überraschend eine Kehrtwende ein. Am 17. Oktober zieht er die Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen Euro an die SSU zurück. 143 Millionen davon sind nie geflossen. Mit dem Geldentzug schickt er sowohl die Holding SSU in die Insolvenz, ein viel zu aufgeblähtes Konstrukt, wie Konkurrenten sagen, als auch alle Firmen von Fahrrad.de bis Tennispoint. Selbst seine engsten Vertrauten soll Benko vorher nicht informiert haben. Als er im Nachgang einen seiner wichtigsten SSU-Manager anrief, sagte Benko, es wäre nicht anders gegangen. Beiläufig fragte er den Betroffenen danach, wie es ihm denn nun gehe. Die Topkraft bedankte sich bei Benko für die Bombe.